Wir hören 5:45 für Klarinette, Tenorsaxophon, zwei Violen und Orgel. Peter Holz, Klarinette und Tenorsaxophon, Charlotte Walterspiel und Gunther Pretzel, Viola, Klaus Treuheit, Orgel. Thank you. Thank you.

Thank you. Das Quartier à la Recherche mit 5:45 für Klarinette, Tenorsaxophon, zwei Violen und Orgel. Die Aufnahme entstand 2023 in der Neustädter Kirche in Erlangen. Weiter geht's mit dem Konzert für großes Orchester von Klaus Ogermann. Er selbst dirigiert das National Philharmonic Orchestra London. Thank you. Thank you. Klaus Ogermann dirigierte sein Konzert für großes Orchester. Das war eine Einspielung mit dem National Philharmonic Orchestra London. Jetzt noch eine Komposition von Philippine Schick. Die Sonate für Violoncello und Klavier Opus 43, interpretiert von Franz Amann und Ingeborg Schneider. Thank you. Der Cellist Franz Amann und die Pianistin Ingeborg Schneider beendeten dieses Concerto Bavarese mit der Sonate Opus 43 von Philipp Hinneschick.